Unter solcherlei Zerstreuungen war es allmählich Schlafenszeit geworden und die beiden jungen Mädchen zogen sich in ihre Kammer zurück. Während Miss Lydia Halskette, Ohrringe, Armbänder ablegte, sah sie, wie Columba etwas Längliches aus dem Kleide hervorzog und es verstohlen unter ihren auf dem Tische liegenden schwarzseidenen Schleier steckte. Darauf kniete die Corse nieder, verrichtete ihr Gebet und legte sich zu Bett. Von Natur aus neugierig und wie alle Engländerinnen, beim Auskleiden äußerst langsam, näherte sich Miss Lydia unauffällig dem Tische, tat, als ob sie eine Nadel suche, hob den Schleier auf und entdeckte einen ziemlich langen Dolch, hübsch ausgelegt mit Perlmutter und Silber. Ein interessantes altes Stück, durchaus angetan, das Entzücken der Kenner zu bilden. »Ist es hierzulande üblich«, fragte lächelnd Miss Neville, »dass die jungen Damen solche kleinen Instrumente in ihrem Mieder tragen?« »Man kann nicht darauf verzichten«, antwortete Columba. »Es gibt hier so viel böses Volk.« »Und hätten Sie wirklich den Mut, so zuzustoßen?« Und Miss Neville machte mit dem Dolch eine Theatergeste des Zustoßens von oben nach unten. »Wenn es gelte, mich oder Freunde zu verteidigen, gewiss«, sagte Columba mit ihrer sanften musikalischen Stimme. »Aber so dürfen Sie den Dolch nicht halten. Sie könnten sich selbst verletzen, falls die Person, die Sie treffen wollen, zurückwiche.« »Und«, sich im Bette aufrichtend, »sehen Sie, so, von unten nach oben, so ist der Stoß tödlich.« »Oh, wie gut wäre es, wenn man solche Waffen eines Tages nicht mehr brauchte.« Sie seufzte, legte den Kopf aufs Kissen zurück und schloss die Augen. Man konnte sich kein schöneres, edleres, jungfräulicheres Antlitz vorstellen. Ein Phidias hätte sich für seine Athene kein anderes Modell wünschen können. Nur um der Vorschrift des Quintus Horatius Flaccus zu genügen, habe ich mich zu Beginn meines Rapportes gleich medias in res gestürzt. Jetzt zur Nachtzeit, wo alles schläft, sowohl die schöne Columba und die junge Engländerin wie der Colonel und der Leutnant, finde ich endlich ungestörte Muße, meinen Leser über gewisse Eigentümlichkeiten zu informieren, die zum Verständnis dieser wahren Geschichte durchaus erforderlich sind. Der Leser weiß schon, dass der Colonel de la Rebia Ursus Vater ermordet worden ist. Nun, auf der Insel Korsika wird man nicht in der in Frankreich üblichen Weise ermordet, das heißt seitens irgendeines entlaufenen Zuchthäuslers, der keine geistvollere Manier findet, einem das Silberzeug zu stehlen, sondern man wird von seinen Feinden ermordet. Das Motiv, warum man Feinde hat, ist oft sehr schwer zu ermitteln. Viele Familien hassen sich aus alter Gewohnheit. Jedes Wissen um den ursprünglichen Grund ihres Hasses, um die Ursache des Zwiespaltes, ist ihnen im Laufe der Zeit verloren gegangen. Die Familie, zu welcher der Colonel de la Rebia gehörte, hasste mehrere andere Familien, vor allem aber die der Baricini. Einige behaupten, im 16. Jahrhundert habe ein de la Rebia eine Baricini verführt und sei deshalb von einem Verwandten des gekränkten Fräuleins erdolcht worden. Von anderer Seite wird die Sache anders dargestellt, nämlich in der Version, dass es eine de la Rebia gewesen sei, die verführt wurde, und folgerichtig ein Baricini, der der Erdolchung anheimgefallen sei. Doch wie es sich nun auch damit verhalten möge, es befand sich, um mich eines auf der Insel üblichen Ausdruckes zu bedienen, Blut zwischen den beiden Häusern. Immerhin hatte gegen allen Brauch jener erste Mord bisher keine weiteren Mordtaten nach sich gezogen. Dies hatte seinen Grund darin, dass beide Familien gleichermaßen von der genuesischen Regierung verfolgt wurden und da alle jüngeren Familienmitglieder ins Exil gingen, so sahen sich während mehrerer Generationen sowohl die Della Rebbia wie die Baricini ihrer tatkräftigsten Repräsentanten beraubt. Gegen Ende des vorigen Jahrhunderts geriet dann Della Rebbia, Offizier in neapolitanischen Diensten, in einer Spielhölle in Streit mit einigen Militärpersonen, die ihn, neben anderen Beleidigungen, einen korsischen Ziegenhirten nannten. Er zog seinen Degen, aber Einer gegen drei hätte er einen schweren Stand gehabt, wenn nicht mit dem Rufe »Auch ich bin ein Korse« ein anderer Spieler ihm zu Hilfe gekommen wäre. Dieser hilfsbereite Fremdling war ein Baricini, der übrigens seinen Landsmann nicht kannte. Nach gewonnenem Siege überhäuften sich die Zufallsbundesgenossen mit Höflichkeitsbezeugungen und Schwüren ewiger Freundschaft. Auf dem Festland pflegen Korsen sich leicht aneinander anzuschließen, während auf der Insel selbst, wie sich auch im Verlauf dieses Falles erweisen sollte, das diametrale Gegenteil üblich ist. Die Signori della Rebbia und Baricini blieben intime Freunde, solange sie in Italien waren. In die Heimat zurückgekehrt fanden sie, obwohl Bewohner eines und derselben Dorfes, nur noch selten Gelegenheit, einander zu sehen. Und als sie starben, wurde behauptet, dass sie seit 5 oder 6 Jahren nicht miteinander gesprochen hätten. Die Söhne lebten auf dem Fuße einer gegenseitigen kühlen Höflichkeit. Der eine, Gilfuccio della Rebbia, der Vater von Orso, wurde Offizier, der andere, Giudice Baricini, Advokat. Da sie nun beide Familienhäupter geworden und außerdem durch ihren Beruf meist auch räumlich getrennt waren, so hatten sie fast nie Gelegenheit, sich zu sehen oder voneinander sprechen zu hören. Als indessen eines Tages gegen das Jahr 1809 Giudice Baricini zu Bastia, die Zeitung lesend, in dieser die Nachricht fand, dass der Hauptmann Gilfuccio einen Orden erhalten habe, tat er vor Zeugen die Äußerung, er sei über diese Auszeichnung keineswegs verwundert, da die Familie della Rebbia bekanntermaßen von dem General begünstigt werde. Dieses Wort wurde dem Gilfuccio, der sich in der Stadt Vienne südlich von Lyon aufhielt, hinterbracht, und Gilfuccio sagte zu einem sich zur Rückkehr nach Korsika anschickenden Landsmann, er werde dort den Advokaten Giudice als einen erstaunlich reich gewordenen Mann wiederfinden, da er an den von ihm verlorenen Fällen mehr Geld zu verdienen pflege als an den gewonnenen. Man hat niemals genau erfahren, ob er damit sagen wolle, dass der Advokat heimlich gegen die Interessen seiner eigenen Klienten arbeite oder ob die Redewendung nur als Variante jener banalen Weisheit gedacht war, dass eine schlechte Sache den Rechtsvertretern mehr Geld einbringe als eine gute, wie dem auch sei. Baricini erfuhr das Stachelwort und vergaß es nie. Im Jahr 1812 strebte er nach der Ernennung zum Amtmann seiner Gemeinde und hätte gute Aussicht gehabt, diesen Herzenswunsch erfüllt zu sehen, wenn nicht der Präfekt von dem General einen Brief erhalten hätte, in dem ein Verwandter der Frau des Gilfuccio als Gemeindehaupt in Vorschlag gebracht wurde. Der Präfekt beeilte sich, der Anregung des Generals zu entsprechen. Und Baricini zweifelte keinen Augenblick daran, dass es einzig die Intrigen des Gilfuccio waren, denen er sein Missgeschick zuzuschreiben hatte. Nach Napoleons Sturz im Jahre 1814 wurde der Schützling des Generals als Bonapartist denunziert und durch Baricini ersetzt. Während der 100 Tage wurde wiederum letzter seines Amtes enthoben. Als dann auch dieser Sturm vorüber war, ergriff mit großem Pomp abermals Giudice Baricini Besitz vom Petschaft des Gemeindehauses und von den standesamtlichen Registern. Seitdem glänzt sein Stern heller denn je. Der Colonel della Rebbia, seine magere Offizierspension in Pietranera verzehrend, hatte eine nie abbrechende Kette heimtückischer Schikanen von ihm zu erdulden. Bald wurde er vorgeladen, um Ersatz zu leisten für einen von seinem Pferde an den Hecken des Amtmanns angerichteten Schaden. Bald ließ letzterer, unter dem Vorwand, dass der Mosaikfußboden der Kirche renoviert werden müsse, eine geborstene Steinplatte wegnehmen, die das Wappen der della Rebbia trug und das Grab eines Angehörigen dieser Familie deckte. Wenn aber andererseits Ziegen die jungen Anpflanzungen des Kolonels abfraßen, dann fanden die Besitzer dieser Tiere jederzeit Schutz beim Amtmann der Gemeinde. Und sowohl der brave Krämer, dem die Posthalterei von Pietranera anvertraut gewesen war, wie auch der Feldhüter, ein im Kriege zum Krüppel gewordener alter Knasterbart, beides Schutzbefohlene der Familie della Rebbia, wurden abgesetzt und mussten mit ansehen, wie Baricini-Kreaturen in ihre Amtsbereiche Einzug hielten. Sterbend sprach die Gemahlin des Kolonels den Wunsch aus, in einem kleinen Gehölz, das sie besonders geliebt hatte, zur ewigen Ruhe bestattet zu werden. Sofort erklärte der Amtmann, sie müsse und werde auf dem allgemeinen Friedhof begraben werden, da er nicht ermächtigt sei, ihretwegen eine Ausnahme von der Regel zu machen. Voller Wut erklärte seinerseits der Kolonel, in Erwartung der von ihm beantragten Autorisation werde seine Frau an dem ihr so lieben Orte beigesetzt werden. Und er ließ dort ein Grab aufwerfen. Der Amtmann ließ ein ebensolches auf dem Friedhof schaufeln und bot seine gesamte Gendarmerie auf, damit, wie er sagte, dem Gesetze unbedingt Folge geleistet werde. Am Tage der Beerdigung standen die beiden Parteien einander gegenüber und einen Augenblick hätte man fürchten können, es werde sich ein Kampf entspinnen um den Besitz der sterblichen Überreste der Signora della Rebbia. Eine von den Verwandten der Dahingeschiedenen zusammengebrachte Schar von etwa 40 bewaffneten Bauern zwang den aus einer Kirche hervortretenden Abbate, mit dem Zuge den Weg nach dem Gehölz einzuschlagen. Der Amtmann mit seinen beiden Söhnen, den Gendarmen und seinem Anhang suchte sich diesem Vorhaben zu widersetzen. Als er erschien und den Trauerzug zum Umkehren aufforderte, wurde er mit Geschrei und Drohungen empfangen. Mehrere Flinten wurden geladen. Man erzählte später sogar, dass ein Hirte sein Schießgewehr auf den Gemeindehäuptling angelegt habe, aber der Kolonel schlug ihm die Waffe aus der Hand und gab strengen Befehl, dass niemand ohne besondere Weisung feuern dürfe. Vor der Übermacht zog der Amtmann sich zurück und der Leichenzug setzte seinen Weg in der Richtung nach dem Wäldchen fort. Als er am Gemeindehaus vorbeikam, beging ein im Zuge mitlaufender Tölpel die Dummheit, den Ruf auszustoßen, es lebe der Kaiser. Man kann sich denken, dass über diese erregenden Vorfälle ein behördliches Protokoll aufgenommen wurde. In dem Bericht, den der Amtmann in seinem erhabensten Stil dem Präfekten unterbreitete, wurde ausführlich dargestellt, wie von den Trauerdemonstranten alle menschlichen und göttlichen Gesetze mit Füßen getreten seien. Ja, wie der Colonel della Rebbia sich durch sein Verhalten geradezu an die Spitze eines bonapartistischen Komplotts gestellt und die Anwesenden zum Bürgerkrieg aufgehetzt habe. Verbrechen, die nach den Paragraphen 86 und 91 des Strafgesetzbuches zu ahnden seien. Die Übertriebenheit dieser Anklage schadete ihrer Wirkung. Der Sache wurde höhererseits keine weitere Folge gegeben. Die Signora della Rebbia blieb in ihrem Pinienhain und nur der törichte Schreier sah sich zu 14 Tagen Gefängnis verurteilt. Wenig zufrieden mit diesem undramatischen Ausgang sann der Advokat Baricini auf anderes. Aus alten Papieren grub er eine vergilbte Urkunde hervor, mittels derer er dem Kolonel das Eigentumsrecht an einem kleinen Bache streitig machte, der ein Mühlrad trieb. Es ergab sich ein langwieriger Prozess, der nach Verlauf eines Jahres wahrscheinlich zugunsten des Kolonels ausgegangen wäre, wenn nicht im entscheidenden Moment Signor Baricini dem Staatsanwalt einen Brief übergeben hätte, in welchem ein gewisser Agostini, ein berühmter Bandit, ihn, den Gemeindeamtmann, mit Mord und Brandstiftung bedrohte, falls er von seinen Ansprüchen auf das Bächlein nicht ablasse. Man weiß, dass es in Korsika als höchst erwünscht gilt, die Protektion von Banditen zu genießen und dass besagte Herren, um sich ihre Freunde zu verpflichten, häufig auch in private Streitigkeiten einzugreifen belieben. Eben wollte der Amtmann sich die Existenz dieses Briefes zunutze machen, als ein neuer Zwischenfall eintrat, der die Sache weiterhin komplizierte. Der Bandit Agostini beklagte sich in einem an den Staatsanwalt gerichteten Briefe darüber, dass man seine Handschrift nachgeahmt habe und dass er durch diese verleumderische Fälschung in den Ruf eines Mannes gebracht werde, der mit seinem Einfluss eigensüchtigen Handel treibe. »Wenn ich den Fälscher ausfindig mache«, erklärte der Räuber zum Schluss seines Briefes, »so werde ich Mittel und Wege zu finden wissen, ihn exemplarisch zu bestrafen.« Es konnte kein Zweifel sein, dass der Bandit den Drohbrief an den Amtmann nicht geschrieben hatte. Die Partei della Rebbia warf den Verdacht auf die Partei Baricini und umgekehrt, von beiden Seiten regnete es Drohungen und die Justiz wusste nicht, in welchem Lager sie die Schuldigen zu suchen habe. Nicht lange nach all diesen Vorkommnissen wurde der Colonel Gilfuccio ermordet. Im Folgenden erzähle ich den Tatbestand so, wie er sich aus der gerichtlichen Untersuchung ergab. Am 12. August, der Tag neigte sich schon seinem Ende zu, stieg mit einem Kornsack beladen die verehelichte Maddalena Pietri den Weg nach Pietranera empor. Da vernahm sie, aus einer Entfernung von etwa 150 Schritt, rasch nacheinander zwei Schüsse, die in einem ebenfalls zum Dorfe führenden Hohlweg abgegeben zu sein schienen. Gleich darauf sah sie, wie auf einem zwischen den Reben sich hinschlängelnden Pfade ein Mann in gebückter Haltung dem Dorf zulief. Dieser Mann wandte sich einen Augenblick um, war aber zu weit entfernt, als dass die Frau seine Gesichtszüge hätte erkennen können. Außerdem verdeckte ein Weinblatt, das er im Munde trug, fast sein ganzes Gesicht. Er schien einem Komplizen, den die Zeugin nicht sah, ein Zeichen zu geben und verschwand zwischen den Rebstöcken. Die Pietri warf ihre Last zu Boden, eilte den Hohlweg hinauf und fand blutüberströmt, von zwei Schüssen durchbohrt, aber noch atmend, den Colonel de la Rebbia. Neben ihm lag sein Gewehr, geladen und gespannt, was darauf hindeutete, dass er sich gegen einen von vorn kommenden Angriff hatte verteidigen wollen, aber von hinten erschossen worden war. Er röchelte und kämpfte mit dem Tode, vermochte jedoch kein Wort hervorzubringen. Was sich, wie die Ärzte später konstatierten, dadurch erklärte, dass die Kugeln die Lunge durchschlagen hatten. Das Blut erstickte ihn. Es entquoll langsam wie roter Schaum seinem Munde. Vergeblich hob die Frau ihn etwas in die Höhe und richtete einige Worte an ihn. Er schien antworten zu wollen, konnte sich aber nicht verständlich machen. Da bemerkte sie, dass er mit der Hand seine Tasche zu erreichen versuchte. Sie griff selber hin und brachte ein kleines Notizbuch zum Vorschein, das sie ihm aufgeschlagen vorhielt. Der Verwundete nahm den an dem Büchlein befestigten Bleistift und versuchte zu schreiben. Mühsam brachte er einige Buchstaben zustande, aber des Lesens unkundig vermochte die Frau den Sinn nicht zu deuten. Durch die Anstrengung erschöpft ließ der Colonel das Notizbuch in ihren Händen. Dann sah er sie mit seltsamer Dringlichkeit an und presste ihr heftig die Hand, als wolle er ihr einprägen, so gab die Zeugin ihre Auffassung wieder, dies ist wichtig, es ist der Name meines Mörders. Zum Dorfe hinaufeilend begegnete die Frau dem Amtmann Baricini und dessen Sohn Vincentello. Es war inzwischen fast ganz dunkel geworden. Sie erzählte, was sie gesehen hatte. Signor Baricini nahm das Notizbuch an sich und lief ins Gemeindehaus, um seine Amtsschärpe anzulegen, sowie den Sekretär und die Gendarmen herbeizurufen. Mit dem jungen Vincentello allein geblieben, gab die Pietri ihm den Rat, er möge dem Colonel, der vielleicht noch am Leben sei, Hilfe bringen. Vincentello erwiderte jedoch, wenn er sich in die Nähe eines Mannes begebe, der erbitterte Feind seiner Familie gewesen sei, so würde man ihn späterhin zweifellos des Mordes verdächtigen. Bald darauf kam der Amtmann, fand den Colonel tot, ließ den Leichnam wegtragen und setzte ein Protokoll auf. Trotz seiner unter den gegebenen Umständen erklärlichen Bestürzung beeilte sich Baricini, das Notizbuch des Colonels unter Siegel zu legen und alle in Frage kommenden Nachforschungen anzustellen. Aber keiner dieser Schritte führte auf eine erfolgversprechende Spur. Als der Untersuchungsrichter erschien, wurde das Notizbuch entsiegelt und geöffnet. Auf einem blutbefleckten Blatte las man die von zitternder Hand geschriebenen, jedoch deutlich erkennbaren Buchstaben A-G-O-S-T-I. Aufgrund dessen hegte der Richter keinen Zweifel, dass der Colonel den Räuber Agostini als einen Mörder habe bezeichnen wollen. Darauf wurde Colomba della Rebbia gerufen. Sie bat den Richter, das Notizbuch prüfen zu dürfen. Nachdem sie lange darin geblättert, hob sie die Hand gegen den Amtmann und rief, »Das ist der Mörder.« Mit einer bei ihrem zerreißenden Schmerz erstaunlichen Klarheit und Genauigkeit erzählte sie dann, dass ihr Vater vor wenigen Tagen von seinem Sohne Orso einen Brief erhalten und gleich darauf verbrannt, vorher jedoch Orsos infolge eines Wechsels der Garnison veränderte Adresse in sein Notizbuch eingetragen habe. Diese Adresse war in dem Notizbuch nicht mehr vorhanden. Columba schloss daraus, dass der Amtmann das betreffende Blatt, dasselbe, auf das der sterbende Vater dann den Namen seines Mörders geschrieben hatte, herausgerissen haben müsse. Den von des Colonels versagender Hand geschriebenen Namen aber habe der Amtmann nach Columbas Überzeugung auf einem anderen Blatt durch den von Agostini ersetzt. In der Tat bemerkte der Richter, dass ein Blatt der Lage Papier, auf welcher der Name geschrieben stand, fehlte. Dann jedoch gewahrte er, dass auch bei anderen Lagen des Notizbuchs verschiedene Blätter fehlten, und Zeugen erklärten, der Colonel habe die Gewohnheit gehabt, zum Anzünden seiner Zigarre gelegentlich ein Blatt herauszureißen. Somit war nichts wahrscheinlicher, als dass er das Blatt mit Orsos Adresse aus Versehen als Fidibus benutzt, das heißt verbrannt hatte. Weiterhin wurde noch konstatiert, dass der Amtmann, als er das Notizbuch aus der Hand der Pietri in Empfang nahm, wegen der Dunkelheit nichts mehr habe lesen können. Es wurde bewiesen, dass er sich, bevor er ins Amtshaus ging, keinen Augenblick aufgehalten habe. Der Wachtmeister der Gendarmerie hatte ihn dorthin begleitet und gesehen, wie er die Lampe anzündete, das Notizbuch in ein Kuvert steckte und versiegelte. Als der Wachtmeister seine Aussage beendet hatte, warf sich Columba ihm in höchster Erregung zu Füßen und beschwor ihn, bei allem, was ihm heilig sei, genau darüber nachzudenken, ob er den Amtmann nicht vielleicht einen Augenblick allein gelassen habe. Der Wachtmeister, von der leidenschaftlichen Aufwallung des jungen Mädchens ergriffen, gestand nach einigem Zögern, dass er, um einen Bogen Aktenpapier zu holen, in einen Nebenraum gegangen sei, sich aber dort weniger als eine Minute aufgehalten habe und dass, während er das Papier in einer Schublade suchte, der Amtmann durch die geöffnete Tür ununterbrochen mit ihm gesprochen habe. Außerdem bezeugte er, dass er bei seinem Zurückkommen das blutbefleckte Büchlein noch genau an derselben Stelle des Tisches habe liegen sehen, wohin der Amtmann es vorher gelegt hatte.